zurückhalten. Ja, im Moment. Ja. Heute weiß ich warum. Also, in dem Moment, in dem wir die Gegenseite, die ja immer mit ihren Behauptungen kommt, ja, auch wie die Barvermutung, ja, das sind Behauptungen, das sind Anklagen, die gar keine Anklagen sein dürfen. Sie werden nur zu Anklagen, wenn wir sie stehen lassen. So, in dem Moment, in dem wir den Verifikationszwang ausüben, ja, haben die ein sehr, sehr großes Problem. Das Problem ist, sie kommen in Beweisnot, Erklärungsnot und wahrscheinlich auch in Atemnot. Und das ist genau das, was wir wollen. Und dann kommt es zum Stillstand. Wir können also über dieses zweite Wort, nachdem wir uns klar definiert haben, sehr viele Fälle zum Stillstand bringen. Weil diese Behauptung vom gegnerischen Rechtsanwalt, vom gegnerischen Bank, vom gegnerischen So-und-So, und Richter, Staatsanwalt, wie die alle heißen mögen. Ja? Nur das Hinknallen, sieht man die Behauptung, du sagst, oh, ich widerspreche diese Behauptung, können Sie diese Behauptung verifizieren? Ja, da haben Sie ein Problem, die können Sie nämlich nicht. Weil Sie in der Fiktion leben und auch die Realität darlegen können. Ja? Und es ist auch interessant, was Köblers Wörterbuch sagt über die Fiktion. Dass man versucht, eben in der Fiktion Tatsachen zu erarbeiten, obwohl es gar nicht geht. Das ist das, was in Köblers Wörterbuch ausgedrückt wird. Bitte? Jetzt da doch mal, deswegen nutzen Sie so gerne irgendwelche Gutachter. Aber das ist ja keine Verifikation, das ist ja meist auch nur eine andere Form der Unterstellung. Das ist eine Behauptung. Du kannst auch einen Gutachter fragen, was Sie da herum begutachtet haben, können Sie es verifizieren. Hm. Ich war bei einer Hausversteigerung und da war ein Gutachten da. Also, nein, Entschuldigung, ich muss es nochmal sagen. Da war ein Stück Papier da oder eine Papiersammlung auf der Gutachten stand. So. Und das sollte also den Wert eines Hauses darstellen. Es war sehr viel Wert eines Hauses darzustellen und da stand drin unter mindestens 20 Positionen keine Begutachtung möglich. Also in einem Gutachten nicht gut begutachten zu können, ist für mich dann irgendwo kein Gutachten mehr. Also entweder kann ich ein Gutachten machen oder nicht. Ich kann nicht ein 50% Gutachten machen. Ja? Entweder das Gutachten oder nicht. Und das hat man eine Frage gestellt. Kam natürlich nie eine Antwort. Dann hat man entsprechend nachgezogen. Und jetzt werden Forderungen gemacht. In Höhe von 1,2 Millionen gegen den Gutachter. Weil er hat ein falsches Gutachten abgegeben, der hätte dieses Gutachten nie machen dürfen und hätte sagen müssen, ich kann das nicht, ich kann auf ein nicht vollständiges Gutachten einen Wert geben. Ja? Wieder Betrug. Er kann also nicht verifizieren, dass er ein Gutachten gemacht hat. Und daran hängt man auch, können Sie Ihre Bewertung verifizieren? Können Sie verifizieren? Sobald wir das fragen, müssen wir oder auffordern, im Schlichtungsprozess muss es geklärt werden, das tun sie aber nicht. Und es steht, es kommt auf uns an, dass wir das durchdrücken. Und dann müssen wir den Richter eben totfragen. Und es geht. Also wer behauptet, das kann man nicht, dem kann ich sagen, wir haben das durchgezogen. Immer wieder. Da müssen wir später nochmal auf das drauf. Ja. Verifizieren ist aber auch im Sinne von kontrolliert zu verstehen. Ja? Also zum Beispiel, ob Unterschriften dabei waren oder so. Wenn jetzt einer in der nächsten Kammer, sag ich mal, auf das Darunterliegende sich bezieht, müsste er doch zuallererst mal prüfen, ob überhaupt der Vorgang Rechtsfähigkeit erlangt. Ja, das muss man, darum fragst du ihn, kann ich verifizieren. Das ist auch verifiziert. Ja, das ist auch. Wenn er eine Behauptung macht, ja, laut der biblischen Grundlage, ja? Das ist das achte Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen. So, wer ist derjenige, der falsches Zeugnis ablegt? Richter, der falsches Zeugnis ablegt. Und ich kann nicht sagen als Experte, ja, das habe ich nicht gewusst. Dann darf ich meinen Stapel nicht aufmachen. Bitte? Unschuld, der schützt vor Straftat nicht. In der Situation ja. Die unschuldige Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Entschuldigung, die unschuldige Unwissenheit ist nicht einbezogen. Nur die schuldige Unwissenheit. Ja, im Englischen gibt es ja zwei Worte für Nichtwissen. Das eine ist Ignorance und das andere ist Nescience. Das Wort Nescience wirst du fast nicht mehr finden. Nicht mal, wenn du jetzt in Google oder sonst irgendein Search gehst, wird sehr, sehr schwer zu finden sein. Der Unterschied zwischen den beiden Worten, und man versucht das Nations deshalb wegzunehmen, ist, weil in Nations ist ein Nicht-Wissen-Können. Ja? Nations bedeutet so viel wie No Science, und Science ist Wissen. Also ich konnte das nicht wissen. Ignorance bedeutet, ja, ich konnte das nicht wissen, dass der da war, da links da von mir, der da. Das konnte ich nicht wissen, ne? Das ist nicht. Ich hätte ja nur die Hand runternehmen müssen, dann hätte ich es gewusst. Ne? Wäre ich aber jetzt im Bus gesessen und da ist gerade mal so eine Wand da und dann konnte ich den nicht, dann hätte ich ihn nicht sehen können, ja. Dann bin ich auch nicht schuld. Ich kann nicht sagen, ja, du hättest den sehen müssen. Ja, ich kann doch nicht durch Metall und weiß ich nicht, Plastik schauen. Ne? Das sind die Unterschiede. So, jetzt haben wir das Wort Nations weggenommen, um uns schuldig machen zu können in allen Fällen. Und da können wir dann, wenn wir nicht aufpassen, diese Worte entsprechend benutzen, ihnen auch sagen, definieren Sie mir mal, warum ich hier schuldig sein würde, und dann haben wir mit einem Wort beide Dinge gemacht. Er muss definieren und verifizieren gleichzeitig. Ja. Und da steht er dann an. Wenn wir sagen, verifizieren ist das unbedingte Darstellen der Wahrheit, was kann dann in jedem Fall etabliert werden mit dem Verifizieren? Die Schuldfähigkeit. Na, wo die Lüge ist und wo die Wahrheit ist. Denn wenn der heute sagt, ja, Sie haben die Nötigung geleistet, ja, ich frage dann, zu welchem Schluss kommen Sie, dass ich die Nötigung geleistet habe? Ja? Das ist die Frage des, verifizieren Sie mal, was Sie gerade behauptet haben. Ich kann es auch im Verifizieren ausdrücken. Ja? Da kann ich einfach hingehen und sagen, ja, du hast das gerade gemacht, ne? Schuldig, mitkommen, aufstehen, Handschellen an. Ja. Ja, auf welcher Grundlage? Interessiert niemanden, ja? Ich brauche nicht verifizieren. Das wollen Sie ja versuchen. Sie müssen aber verifizieren. Und Sie können auch nicht sich ausreden, und das sagen wir Ihnen auch heute, nehmen Sie mich ruhig mit, aber Sie wissen, Sie dürfen es ohnehin nicht. Ich habe es Ihnen jetzt gesagt, jetzt kann ich Sie strafverfolgen. Bitte, machen Sie weiter, machen Sie mir das Leben viel einfacher. Weil dann ist es Vorsatz. Ja. Und das ist die Leistung, ja, oder im Englischen the power, das Wort des Verifizieren und das Definieren haben wir auch schon klar. So. Und dann haben wir noch das dritte, das ist das Fragezeichen. Das steht natürlich für Fragen generell. Ja. So, wenn du heute etwas etablieren möchtest, dann musst du es auch beweisen können. So. Und ganz wichtig ist, dass wir lernen, wie wir Fragen benutzen. Die Fragen, die wir benutzen, können wir in zwei Arten machen, beide für uns. Bevor ich da hingehe, möchte ich jetzt an diesem nochmal sagen, mit diesen drei Elementen, ja, das kriegt er auch sogar, ihr braucht es nicht selber mehr schreiben und den Computer rumdrehen, es ist in den Dokumenten dabei. Ja, die brauchte nicht die extra Arbeit jetzt machen. Das ist alles schon für dich getan. Mit diesen drei Dingen kann man alle Problemsituationen, die einem Menschen vor die Nase kommen können und die Menschen lösen können. Ja? Es gibt da Dinge, die sind viel zu weit weg für uns, um sie zu lösen. Aber alles das, was in unserem Bereich ist, können wir mit diesen drei Dingen lösen. Wir müssen Problematik definieren, die Worte, die dazugehören. Welche Nummer? 38. Ja, nicht hier, bitte. Achso, er hier. Ja. Es war doch klar, dass der Schlemmer ist. Okay. Ja, ich habe schon das Eis bestellt. Wir können... Ja, einfach essen. Wir können damit also alle Probleme lösen. Weil, wenn wir sie definiert haben, die Probleme... Ich habe nur das Eis bestellt. Aber ich muss natürlich auch das machen. Aber der Herr hier mit der Nummer 14 hat auch noch gar nicht bestellt. Das kriegen wir doch alles im Griff, oder? Denke ich doch. Ja. So. Nachdem alles definiert ist, von unserer Seite, wir die Grundlage gelegt haben, diese Dinge zu tun, und die andere Seite Behauptungen macht, können wir die sofort dahin bringen, wo sie hingehören, nämlich zur Wahrheit zwingen, zur Offenlegung. Da kommt das Verifizieren hinein. Ne? Das ist auch in anderen Lebensbereichen. Wenn ich heute in der Entwicklung bin, dann muss ich auch verifizieren die Problemfaktoren. Ich kann nicht sagen, wir haben da ein Problem und das müsste so sein. Ich muss klar sein, nur dann kann ich Probleme lösen. Das geht auch im Familienleben so. In vielen Lebensgemeinschaften, da kracht es immer wieder. Ja? Also manchmal ist es gesund, manchmal ist es nicht so gesund. Ne? Aber da kracht es oft, wo es dann nicht so gesund ist, weil man sich gar nicht ausgetauscht hat. Da nimmt der eine vom anderen an, dass der das denken würde, was man nicht denkt. Aber naja, so, es wird dann sehr kompliziert zu erklären, was da eigentlich abgeht. Das Ganze hätte man abkürzen können, wenn man mal klar definiert hat, was los ist. Es ist ja oft dann auch so, dass einer sauer ist, der andere denkt, warum ist der sauer oder warum ist mein Partner sauer? Und wenn man das fragt, dann kriegt man nichts. Ja, was ist nichts? Ja, das stimmt ja gar nicht. Ja. Also da ist schon eine kleine Lüge hineingekommen in die ganze Thematik. Natürlich ist was, sonst ist einer nicht sauer. Aber wenn der nicht sagt, warum er sauer ist, dann kann der andere versuchen, was er will, damit nicht zum Erfolg kommen. Also es ist immer ganz gut, wenn man Probleme definiert und nicht voneinander annimmt, dass man auch etwas weiß. Meine Eltern leben noch, die sind jetzt über 60 Jahre verheiratet und da raucht es zwischendrin auch immer wieder. Und wenn ich mal zu Hause bin, kriege ich es auch mal mit, so hin und her, dann denke ich mir nur, ja, die haben mal wieder nicht miteinander gesprochen. Ne? Die hätten eigentlich nur mal erklären müssen, was der eine meint und dann hätte der andere wohl verstanden. Ne? Also weder definiert noch verifiziert noch Fragen gestellt. Hätte man das gemacht, ja, wäre alles viel besser. Aber das ist in der Theorie natürlich einfacher als in der Praxis. Man hat ja auch ein Ego und manchmal ein bisschen Stolz. Okay. Aber ich glaube, ihr wisst, wo wir hinwollen. Und wenn wir diese drei Elemente im Gerichtssaal und auch in der Vorbereitung anwenden, dann haben wir auch ein Affidavit geschrieben, das wasserdicht ist. Das wollen wir ja. Und die müssen dann, nachdem wir die Anklage klar definiert haben, die Schuld klar festgestellt haben, ja, durch ein klares Schreiben haben wir uns auch definiert, eindeutig geschrieben. Ja. Dann kann es nur sein, dass wir aus der Affäre ziehen müssen. Weil die Wahrheit, und das müssen wir, davon müssen wir ausgehen, also wer die Wahrheit im Affidavit nicht schreibt, der wird von mir persönlich exekutiert, weil das ist dann eine Notwendigkeit, weil wir müssen bei der Wahrheit bleiben. Wenn wir die Wahrheit jetzt geschrieben haben und die kommen her und sagen, naja, ich widerspreche dem, dann können wir ja verifizieren. Wir haben ja die Wahrheit geschrieben durch den und den und den und den Beweis. Also da gibt es dann nichts. Ja, wir wissen das. Dann können wir sofort hingehen und sagen, na gut, Sie behaupten das. Dann verifizieren Sie das mal, was Sie gerade behauptet haben. Ja? Aber bitte bedenken Sie, wenn Sie jetzt das nicht verifizieren können, dann haben Sie bereits eine Meinheit geleistet. Vielleicht sollten Sie es überlegen. Der kommt nicht oben noch drauf. Und das ist alles nur geschehen, ganz einfach gemacht, ohne irgendeinen einzigen Paragraphen von diesen 80 Millionen Dingern da, die sie versuchen, in der Welt herum wüten zu lassen, um uns zu verwirren. Wir haben nicht einen einzigen Paragraphen damit gestellt. Oder benutzt. Ja? Die meisten, mit denen ich rechtlich zu tun habe, die sagen, ja, aber das ist das. Dann sage ich, hört doch mal auf, da reinzugehen. Ihr lasst euch wieder in deren Gerichtsbarkeit hineinziehen, seid mitten in der Argumentation für nichts, ja, fangt an zu schwitzen, dann seid ihr noch sauer aufeinander und habt eigentlich über gar nichts geredet. Ihr habt nämlich an allen vorbeigeredet. Ihr habt nur mal klären müssen, was die Definition, könnt ihr das verifizieren, mit ein paar Fragen stellen. So einfach kann man wirklich gar nicht zur Rechtssituation kommen. Was ist denn, wenn man gar nicht mehr eingeladen hat, sondern gleich den gelben Brief schreiben mit der Vorstreckung und so weiter? Zurückschicken und fragen, wie sie zu dem Schluss kommen, dass sie es können. Und ihnen gleich zusagen, wenn sie es nicht können, haben sie die Nötigung, Erpressung, Vergewaltigung, Folgen im Rechtsverkehr, die Verschleierung, die Verschleppung, die Bereicherung geleistet, weil das tun sie ja, wahrscheinlich auch die Geldwäsche geleistet und so weiter, ja, und die Entehrung sowieso, ja? Und Versäumnis innerhalb von so und so vielen Tagen zu stoppen und korrigieren ist automatische Anerkennung der oben genannten Verbrechen. Das schickst du dreimal und dann schauen wir weiter. Kann man das so definitiv schreiben oder ist dann immer nur Vermutung auf? Kannst du deine Frage mir das klarer stellen? Ja, ich meine, wenn man das so definitiv schreibt, dann ist das ja schon, naja, schon sehr. Aber, okay. Die Vermutung auf, sondern bereits schon Peng. Natürlich ist es Peng. Und warum ist es Peng? Ja. Wenn du mir jetzt einen gelben Brief schreibst und mich verurteilt hast, bevor du mich überhaupt angehört hast, warum machst du das? Aus Gründen der Rechtsbeugung im Rechtsverkehr, also das sind die Verbrechen, die du leistest. Du machst es vorsätzlich. Ach, das verzögern wir so. So wie das Papier, das ich euch vorgelesen, wo ich euch die Definition des Reichsbürgers vorgelesen habe. Ja? Da wurde einfach ein Beschluss gemacht, man nimmt den Waffenschein, die Waffenbesitzkarte ab, ja? Und der wusste nicht mal was. Und dann kam da so ein schöner Lieferwagen und davon ging der auf und dann kam wie die Ameisen raus, so diese Männer mit der Vermummt und so und haben einen Überfall gemacht. Und da habe ich jetzt in der letzten Woche, dazu in zwei Wochen, vier Fälle von unseren Mitstreitern gehabt. Also das mit Vermutung kann man gleich weglassen, oder direkt. Das ist keine Vermutung mehr. Sie haben das Verbrechen geleistet. Warum? Sie hätten die Pflicht gehabt, dich erstmal zu informieren, dass diese Anklage da ist. Du kannst niemanden schuldig sprechen ohne die Anhörung. Ja? Das Verwehren des rechtlichen Gehöres ist eine Vergewaltigung. Es ist zum Zwecke der Verschleierung, der Bereicherung, ist die Vergewaltigung, ist die Erpressung, ist die Nötigung. Und wenn sie dann noch kommen, ja, dann kannst du das Ganze mindestens aufdoppeln, indem du dann sagst, noch Zwang ausgeübt und alles unter Waffengewalt. Ja? Und das ist dann heftig. Und das tun sie. Immer wieder. Ja, natürlich, sie tun es immer wieder. Und davon leben sie. Sie sind professionelle Kriminelle. Und das sind Serientäter, Terroristen und auch Bandentäter. Das ist alles schön. Und alles zum Zwecke der Bereicherung und unter Bewaffnung. Weil du sagst, sie hätten die Pflicht gehabt, jemanden zu informieren. Es gibt ja zum Beispiel diese eine Sache, dass irgendwie... Was geht denn da schon wieder ab, wenn ich meinen Rücken hindrehe? Wir freuen uns über deine Worte. Danke. Okay, also diesmal bist du noch davon gekommen, aber mir wird kein Brei mehr ums Maul dort. Wir müssen schauen, sonst gehen wir vor. Bitte. Also ein Mittel ist ja, dass zum Beispiel bei Zwangsversteigerungen einfach in irgendeinem Bürgeramt ausgehängt wird, hier, der und der wird versteigert, weil sie vielleicht nicht zustellen konnten. So, und würdest du das denn nicht überhaupt als informieren bezeichnen? Weil ich würde nicht sagen, dass das vorsätzliche kriminelle Handlungen sind. Du kannst mir nicht sagen, dass du nicht auffindbar bist, wenn du dreimal am Tag irgendwo vorbei fährst und die dich dort sehen und auf einmal gibt es dich gar nicht mehr. Also wäre das jedenfalls gleichzusetzen mit, Sie haben informiert, wenn es nur irgendwo aushängt? Das wäre Fiktion. Ja. Sie müssen realistisch aushängen. Und nur weil Sie es aushängen, hat es sowieso noch keine Rechtskräftigkeit. Denn der Betrug hat nie Rechtskräftigkeit. Ja? Da müssen wir schon mit übereinstimmen. Dann ist es halt auch nicht mehr Betrug, wenn wir es erlauben. Aber ist es nicht hier wieder nach 90 Tagen oder 30 Tagen, ja, das würde das... Nein, nur Sie müssen dir auch nachweisen können, dass du die Information erhalten und Zugang bekommen hast. Wenn Sie doch in 100 Jahren nicht mehr nachweisen. Das tun die auch nicht. Sie haben dafür unterschrieben. Also früher hat sowas noch im Amtsblatt drin gestanden und das tun Sie jetzt umgehen und sagen, in dem Gebäude wäre es öffentlich, ist es aber nicht, weil es ein Privat ist. Richtig. Also früher war es im Amtsblatt und damit war es öffentlich. Und das haben sie abgeschnitten. Ja, es gibt ja keinen öffentlichen Raum mehr in dem Sinne. Das ist eine Definitionsfrage. Aber ich will auch, das wollte ich gar nicht. In dem Moment, in dem du es nicht wissen konntest, kannst du dagegen vorgehen. Du kriegst ein Gerichtsurteil zugeschickt, damit ist das Ding erledigt. Und wenn du dagegen, wenn du von der Ladung keine Kenntnis genommen hast, kannst du das Ding zurückschicken. Und sagen, du möchtest den ursprünglichen Zustand zurückversetzt haben, und dann darfst du dann wieder anpassen. Das ist das, was die machen. Die setzen dich einfach darüber hinweg. Die betreiben einfach Willkür, ziehen ihren Stiefel durch, und du kannst dich hinterher dagegen versuchen zu beschweren, hast aber keine Chance, und weil der dich da vorne auf seinem Schiff als Captain an der Wand nahm. Ja, ich muss aber eines. Das wollen wir dann sagen, ja, und ich darf dir das Wort aber nennen, weil dann hast du einen Fehler gemacht. Da bin ich von überzeugt, dass ich nicht möchte es nicht, ich möchte es nicht negativ sagen. Und ich sage dir warum. Weil bei mir sind sie bis heute nicht ein einziges Mal durchgekommen. Ich habe sie es nicht machen lassen. Sie haben auch noch nicht gewagt, mich abzuschleppen, außer da einmal mit der Staatssicherheit. Das war aber nicht im Gericht, sondern die wollten versuchen, ob sie irgendwo was drehen können mit einer dreckigen. Ja? Das war eine Willküraktion. Aber auch aus der bin ich rausgekommen. Also sicherlich habe ich einen Fehler gemacht. Ja, ich will es dir, ich will dich jetzt nicht runterreden auf dich. Ich würde die Sache auch gerne mal, aber ich würde jetzt hier zu weit führen, auf den Tisch legen und sagen, wo habe ich da meinen Fehler gemacht. Dein erster Fehler, den du gemacht hast, ist, dass du eine Beschwerde eingelegt hast. Habe ich nicht. Ich habe überhaupt nicht reagiert. Das ist auch eine Beschwerde, die du nicht ausgeführt hast. Wo du hin hättest müssen, ist eine Anklage machen und sagen, so, Sie haben jetzt einen Beschluss gemacht, der gar keiner ist, damit sind Sie in der Haftung. Sie haben jetzt vor, Waffengewalt auf mich zukommen zu lassen, damit sind Sie noch tiefer in der Haftung. Ja? So, ich gebe Ihnen jetzt 7 Tage Zeit, die Heilung einzuleiten, oder bin durch die mir auferlegte Nötigung gezwungen, sie strafrechtlich zu verfolgen und auch den Prozess zur Heilung einzuleiten. Und dann schickst du das 3-mal. Okay. Ja. Dann bist du in einer anderen Position. Aber vor der strafrechtlichen Verfolgung haben die ja keine Angst. Ja. Denkst du? Haben die keine Angst? Warum? Ich will ja sagen, wie sie Angst haben. Ja? Schweiz. Höre ich sehr gerne. Ja? Schweiz. Wo sie ganz schlau sind. 2 freche Staatsanwälte in einer Angelegenheit zur Dana, die eine der wenigen ist, die in der Schweiz kämpfen. Ich schreibe jetzt ein schönes, kräftiges Affidavit. Drehen diese beiden Staatsanwälte hinein. Ja, haben sie schuldig gesprochen. 10 Tage später ist die erste Erinnerung geschickt. 5 weitere Tage kamen 2 Briefe, aber nicht von den Staatsanwälten, sondern vom Bundesgeneralstaatsanwalt der Schweiz, der eine Nichtannahmeverfügung da hineingeschrieben hat. Mehr kann ich nicht sagen. Verbiegen kann er gar nichts. Was wollte der tun? Verhindern, dass das dritte Mal geschickt wird, weil sie wissen genau, wo. Das war mitschuldig. Nicht nur mitschuldig. Er wollte verhindern, dass durch das dreimalige Senden innerhalb von 30 Tagen diese Anschuldigungen rechtskräftig werden. Das ist Strafverhalten oder ist das eine Strafe? Doch, das ist eine Strafe. Das wollten sie versuchen. Ja? Aber die kommen nicht weiter. Die wissen auch, dass sie noch lange nicht am Ende sind. Jetzt kommt die Eintragung ins Register, dann kommt die Forderung für die Heilung. Die wissen, dass sie in der privaten, unlimitierten Haftung sind. Dann haben wir das gehabt bei mehreren Polizisten. Und warum hat sich die Richterin in Klagenfurt für gefangen erklärt und dann die gesamte Richterschaft in Klagenfurt in dem letzten Fall, wo sie jetzt anfangen zu kapieren? Wir haben hier in Deutschland einige Fälle am Rückenziehen gehabt. Wir haben jetzt gerade wieder gehabt etwas, was auch ewig ist mit der Stadt. Die haben jetzt nach über einem Jahr Affidavit hingeknallt gekriegt. Jetzt müssen sie erst mal sehen, wie sie aus dem Affidavit herauskommen. Haben den Gerichtsfall ganz urplötzlich, der in 14 Tagen hätte stattfinden sollen, angekündigt. Sie werden ihn erst mal um 2 Monate verschieben. In Bozen haben wir in 4 Fällen Erfolg gehabt. Ging sehr schnell. In 4 von 5 Fällen, der 5. Fall ist noch nicht da. Also es funktioniert schon. Du musst auch mit der Einstellung richtig reinkommen und was du nicht machen darfst, ist Anklagen machen. Du musst Schuldigerklärungen machen. Und Anklagen heißt gar nichts. Ja? Och, die behaupten das, die behaupten jenes und die schreiben sowieso nur einmal und das lassen wir alles mal sein, dann passiert nichts. Jeder von euch weiß, wenn er eine Rechnung kriegt, dass wenn er die nicht zahlt, wird dann irgendwann eine erste und zweite Mahnung kommen. Ja, warum ist das? Auch weil der jeweilige Rechnungssteller gerne Rechnungen schreibt, weil er nicht so viel zu tun hätte? Wohl nicht. Er kann nicht in ein Inkassobüro gehen, ohne 3-mal Rechnung und 2-mal angemahnt. Kann er nicht. Kann auch nicht vor Gericht gehen. Versuchen sie zwar immer wieder, das heißt kann, aber darf nicht. Und das kann man leicht niederschlagen. Ja, wenn wir nur einmal schreiben und hoffen, ja, wir machen eine Beschwerde und eine Androhung, dann hören die doch jeden Tag. Ja? Und die wissen auch, dass die meisten Leute nicht darauf reagieren, ja, auf deren nicht reagieren. Ja, lass uns einfach liegen. Und wenn du auch schreibst und immer und immer wieder, kommst du auch nicht weiter. Das ist doch auch dauernd. Die Leute jetzt dann Dauerschreiber. Ja? Also ich möchte es nicht negativ sehen, aber kann ich nicht begreifen kann. Da steht ja nichts drin. Ich fordere von Ihnen, ja, ich will, ich beschwere mich, vergiss es. Das ist bedeutungslos. Wenn ich mich beschwere, ja, ja eine Beschwerde rechtsgültig sein, ja, was kann ich mir davon kaufen? Wenn ich 3-mal eine Beschwerde schicke, ja, okay, die wird rechtsgültig. Aber was für ein Wert hat die Beschwerde? Nichts. Ich gehe hin und sage heute, also nicht, dass es so war, das Essen war nicht gut und ich gehe 3-mal hin, das Essen war nicht gut und dann sage ich, wir finden, ja und, was jetzt, oder? Genau. Das Essen war aber gut. Ne? Keiner bezahlen. 3-mal. Gar nichts. Ja und, was wollen Sie damit sagen? Sie haben jetzt 3-mal erklärt, das Essen war nicht gut und was jetzt? Ja, gar nichts. Das heißt, musst du erklären, dass ich schuldig ist, der... Ja. Muss erklären, der Koch war, hat jetzt, weil er mich nicht mag, hat der extra das Essen für mich schlecht gemacht. Erst dann hast du einen Angriffspunkt. Aber ich mache sicher, dass die da nicht kommen und das anwenden bei euch. Ja, keine Angst. Nein. Aber ich verstehe, die Thematik. Also wenn ich antworte, dann mache ich eine Schuldigerklärung wegen Entehrung. Nicht wegen. Oder Sie sind der Entehrung, Entschuldigung. Oder der, genau genommen, der Name ist der Entehrung schuld. Der Vergewaltigung, der Nötigung, der Erpressung, der folgenden Rechtsverkehr, der Verleumdung und so weiter. Ja? Ist schuldig oder hat geleistet. Das sind die 2 Anklagearten. Anderes geht nicht. Untätigkeit geleistet. Ja. Geht auch. Das wäre dann besser, das Versäumnis geleistet. Ja, ich muss dann immer wieder auf meine Erfahrung mit den Behörden ummünzen, die eben nicht ab einem bestimmten Punkt nicht mehr reagieren, nicht schreiben. Sogar das für, ja, alles, was Sie jetzt noch schreiben, ist für mich bedeutungslos, ja, weil die werden nicht darauf reagieren. Haben Sie aus dem Bundesinnenministerium bekommen? Das ist ja total spannend. Und, ist doch schön, wenn Sie das machen. Da freue ich mich immer ganz besonders, wenn Sie das tun. Genau, jetzt haben wir gesagt, oh schön, jetzt geht es aber mal richtig los. Ne? Und, ja, und das, wenn dir heute jemand schreibt, wir geben dir keine Antwort mehr. Also ja, die 100 Arten des Himmels. Was macht er dann? Viele machen ein langes Gesicht. Die kommunizieren nicht mehr. Ja, das ist doch wunderschön. In dem Moment, in dem Sie ihm das schreiben und dann Ihren Dienst darunter gesetzt haben, dann haben Sie mir ein Geständnis unterschrieben. Wir leisten aber jetzt die Verschleierung. Doch wunderschön. Dann schreibe ich Ihnen sofort. Okay, danke, vielen Dank für das Geständnis, unterzeichnet am so und so vielen, dass Sie die Verschleierung geleistet haben. Sie sind jetzt in der privaten, unlimitierten Haftung als Unterzeichner. Bin verantwortlich. Ja? Und dann stellst du deine Forderung. Mir antworten, bitte? Mir antworten Sie grundsätzlich gar nicht. Hat es mit dem Bart zu tun, so wie bei mir? Oder? Ich habe kein Foto mit rein. Das ist also, war keine Anzeige. Nee. Keine Ahnung. Die schreiben mir die Antworten nicht. Sie haben immer nur gemacht. Also halt diese ganzen Foren. Konten werden so alles durch. Ja. Ich habe ja, alle Konten habe ich alle gekündigt. Bis auf ein Schutzkonto habe ich noch. Dann meine Arbeitgeber haben sie zu Drittschuldnern gemacht und so weiter. Ich habe volles Programm durch, alles durch. Dann kamen sie zu mir nach Hause und mich gefragt, wovon ich jetzt noch lebe. Ich sage, ja, aber das geht euch wohl, glaube ich, nichts an. Ja. Du kannst ja auf jeden Fall noch von familiärer Unterstützung. Ich glaube, sie nehmen das Bild zu nicht an. Das ist natürlich. Ja, da hätte ich nur eine Antwort gehabt für Sie. Seien Sie froh, dass ich nicht tot bin. Okay. Ja. Was glauben Sie, was meine Familie gemacht hätte mit Ihnen? Also, egal, was ich gesagt habe. Sie haben immer nur gesagt, interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Das war der einzige Satz. Bis auf einmal zwischendurch, Sie haben noch einen Gewerbeschein unterschrieben. Das war das Einzige. Ich war da ganz frisch noch dabei, noch nicht so weit. Da hat er natürlich recht, ne? Dieses Eingeständnis. Was, Sie haben doch einen Gewerbeschein gemacht. Ich werde dir dazu gezwungen auch. Das interessiert mich nicht. Ja, genau. Das interessiert mich nicht. Du musst einfach genauso durchgehen. Das ist das, was Sie eben nicht erwarten. Und das ist die Stärke des Kreuzverhörs. Aber das war mein allererstes Gespräch überhaupt. Da war ich ziemlich nervös. Aber ich habe gemerkt, dass die mich genauso nervös waren. Also die sind zu zweit gekommen. Ja? Ja, alleine sind sie zu zweit gekommen. Und ich hatte glücklicherweise da auch schon vororganisiert, dass ich halt auch nicht alleine bin, sondern mein Bruder mit dabei. Und die waren so nervös, die haben gesagt, ich wollte das Ganze aufzeichnen. Nur aufzeichnen, nicht, kein Bild, gar nichts. Die haben gesagt, wenn ich das nicht ausmache, gehen sie sofort wieder. Dann gehen sie keine Hinzugsschule. Ich wollte nicht wissen, was sie zu sagen haben und ob wir kommunizieren können. Deshalb, das war ganz frisch, das ist schon anderthalb Jahre her. Aber wenn die Situation heute wieder auf sich kommt, ja, und Sie sagen, wenn Sie das nicht aufmacht, dann gehen Sie so und sagen, ja, wisst ihr, was ist denn ein Problem? Haben Sie was zu verschleiern? Ja, ja, eben. Wollen Sie Verbrechen leisten und nachher verbergen? Wenn Sie im Recht sind, dann würden Sie sogar wollen, dass es aufgezeichnet wird. Und in dem Moment, in dem du das tust, sie erwarten ja nicht. Sie erwarten, oh, ich mach's ja raus, ist alles gut. Ne? Nee, du sagst, ja, und was wollen Sie denn verschleiern? Ne? Ja. Ist das der Grund, warum Sie wollen, dass ich die Aufnahme abstelle? Ja, jetzt müssen Sie mir schon einen sehr guten Grund geben, sonst sind Sie der Verschleierung schuldig. Und das steht, bis Sie den widersprochen haben. Und dann warte, was passiert. Die zerschmelzen vor dir. Und das ist der Moment, nur durch Fragen stellen, Fragezeichen, ja, nur durch Fragen stellen, bringst du alles herum, du reißt es herum in deine Richtung. Und das ist, vielleicht sollte ich das mal erzählen, wie ich das gemacht habe mit der Staatssicherheit, wie man sich herauszieht. Ja. Aus der Situation. Heute weiß ich, was, also, ich war erstmal dort, bin da reingekommen, habe gesagt, ich bin heute zur Akteneinsicht da, weil das wussten die, dass ich komme. Sagen Sie, haben Sie heute nicht, es seien so viele Ordner und so weiter, müssen Sie erst alles vorbereiten. Ne? Okay, ich komme in 8 Tagen wieder, komme ich rein, war nur noch ein Ordner da. So viele Ordner. Ja. Und irgendwo habe ich gemerkt, hier stimmt was nicht, aber wir wussten natürlich nicht, dass die Staatssicherheit auf mich da draußen wartet. Und kopiert war auch schon alles, das war toll, also die wussten schon, was ich alles haben wollte, ob ich ihnen dran habe. Gar nicht gesagt, die wussten es schon. Und es sind also jetzt im Rückblick bereits 2 Beweismittel, die ich habe. Ha, ihr habt mich nach Hause geschickt, ihr wusstet verdammt genau, es nur ein Ordner, den ihr mir geben wollt. Und das zweite, ihr habt ja alles schon kopiert gehabt. Und das dritte war, die Kopien haben gekostet 92,50 Euro. Und also, wir können jetzt nicht so viel Wechselgeld organisieren. Haben Sie es noch? Habe ich gesagt, nö, habe ich nicht. Ich habe nur diese 100 Euro Note mit. Passt schon, ja, das ist für Sie. Nee, die haben dann 10 Euro genommen, damit sie mich gleich wieder loswerden können. Ich bin auch etwas zu spät gekommen, habe die am Staatssicherheit eine halbe Stunde warten lassen müssen. Das macht man ja nicht. 8 Leute einfach warten lassen, auch wenn man nichts davon weiß. Ne? Muss ja gehen. Okay. Und dann mache ich die Türe auf und da stehen dann diese 8 Leute von der Staatssicherheit da. Und nachdem die mich angeschaut haben, da vor der Tür standen, da waren mir schon klar, die wollten was von mir. Und dann haben sie abgesehen. Nö, aber ich nehme es sowieso mit. Okay, gehen wir. Mehr? Gar nicht. Also, ich habe noch eine Frage gestellt. Sie haben gleich ein Geständnis gemacht. Aber wir nehmen sie sowieso mit. Zweites Geständnis. Also, dann habe ich gedacht, austesten. Ich habe mir noch was gedacht, wie die gesagt haben. Ich habe gesagt, okay, heute wird es problematisch. Ich wollte noch 400 Kilometer fahren oder so. Mehr oder weniger, scheiße, Termine verschieben. Das war alles, was ich mir gedacht habe. Weil es gar keinen Sinn macht, nervös zu sein. Also, ob ich nervös bin oder nicht, die tun sowieso was wollen. Also, so. Und dann haben wir so angefangen, miteinander zu reden. Und dann kam ich in die Station hinein und ich habe ein Ziel dann gehabt. Natürlich ein Ziel. Erstens mal wieder rauskommen und zweitens mal einen Punkt machen. Die haben schon mal die Frechheit, mich da einfach wegzuholen. Das war okay, ich kann es der Staatssicherheit nicht anhängen, aber natürlich ein bisschen schon, weil sie hätten ja nicht Staatssicherheit werden müssen. Sie hätten ja einen ordentlichen Job kriegen können. Aber schuldig sind. Kriegst du nur mit Schulabschluss. Wirklich? Ja, sonst musst du zur Staatssicherheit. Ah, okay. Jetzt habe ich das gelernt. Gibt keine anderen Jobs. Ja, okay, alles lernen. Also, gut. Du bringst mich ab von dem, was ich schon gelernt habe. Okay. So, und da sind wir also gegangen und ich habe mir gehört, wann kommen denn nämlich die Handschellen raus? Ist aber nicht gekommen. Ich wollte unbedingt auch mal sehen, wie ist es eigentlich mit den Handschellen? Haben wir nie gehabt. Okay. Den Luxus haben sie sich nicht geleistet. Dürfte ich nicht. Okay, wir laufen da also einen Gang runter und man ist so in die Tiefgarage, sodass kaum jemand sieht, was da eigentlich abgeht. Ja, und auf einmal sitze ich da im Auto. Ja, ich musste rechts sitzen. Ich habe mir gedacht, ich müsste in der Mitte sitzen, aber nicht, ich wollte rechts sitzen. Ich dachte, ich dürfte nicht abhauen können, aber nein, ich dürfte rechts sitzen. Die Klinken sind meist abgebaut. Ja, man kommt trotzdem raus. Gut, und ich habe dann angefangen, Fragen zu stellen. Und das war also dem, meinem Bewacher und dem Schützer der Fahrerin, also der Chefin, die musste vor ihm sitzen. War das gar nicht so recht, aber ich kann nicht auslassen, ich habe ja meine Mission. Also die müssen wir alle haben. Wir müssen wohin kommen. Und ja, irgendwie wurde dann klar, also das wäre eine Identitätsüberprüfung. Und dann habe ich nicht begriffen, die haben doch meinen Pass und außerdem, ja. Und dann habe ich gesagt, ist das schon drin? Wieso? Ja. Identisch kannst du nur sein, wenn du Gegenstand bist, weil es gibt keine 2 gleichen Menschen. Du hast recht. Ja. Auf jeden Fall weiter. Und dann, ja, wie kommt es, dass Sie wissen wollen, wo ich zu finden bin, wenn Sie sowieso wissen, wo ich bin? Weil die Staatsanwaltschaft schreibt doch dauernd an mich. Und das haben Sie schon nicht verstanden. Naja, gut. Dann merkst du dann an der Reaktion. Und auch wenn das so ein bisschen, wir haben so einen englischen Chit-Chat gemacht und ich wollte mal drauf sehen, wo fahren wir eigentlich hin? Und dann war auf einmal ein Polizeipräsidium, also nicht beim BND in Berlin, wahrscheinlich hat es den Sieg nicht gereicht. Dann waren wir in Bielefeld. Und dann haben sie mir da so ein Papierfetzen gegeben und da standen meine Daten drauf und dann wollten sie einfach Fingerabdrücke und haben gesagt, dürfen wir DNA nehmen? Ich habe ich ja nie gemacht. Wie geht denn das? Ich wollte mal sehen, da habe ich gleich gesagt, so wie im Fernsehen? Die haben ja schon gemerkt, du wolltest Verarschung. Ja, normal, meistens sage ich, mach ich nicht mal. Also, da mache ich schon, weil da kann ich auch mehr unterschreiben, dann habe ich auch mehr Beweise, dass ich dort war. Das sind Beweismittel und die kann ich fast nicht einfach weggeben. So. Und dann gab es dieses Papier, weil die wollten ja meine Fingerabdrücke, mein DNA haben, sie haben mir erklärt, also wenn ich das Papier unterschreibe, dass ich von Ihnen erwarte, dass Sie nach diesem Fall diese DNA wieder weggeben, dann müssen Sie das machen. Das unterschreibe ich sowieso. Und dann lese ich durch und dann sehe ich, oh, mein Geburtsdatum ist ja gar nicht verkehrt. Richtig. Dann sage ich, habe ich gesagt, jetzt habe ich einen Punkt. Jetzt werde ich frech. In der Südzeit haben sie meinen Pass abgenommen, ja, dieses rote Ding da, und haben eine Kopie gemacht. Und haben die auch angeschaut. Aber die wussten nicht, was draufsteht. Habe ich gemerkt, weil ich nämlich fragen musste. Sag ich, wer hat denn welcher Amateur hat diese Daten zusammengetragen? Dann schaut mich die Chefin an und sagt, ich, warum? Dann habe ich gesagt, Sie haben doch meinen Pass gerade kopiert, oder? Und haben gelesen, was da drin steht. Und da stehen aber zwei verschiedene Dinge da. Dann sage ich, was? Dann sage ich, mein Geburtsdatum ist verkehrt. Wo haben Sie denn das her? Sagt er, aus dem Computer. Von wem? Ah, vom Finanzamt. Dann sage ich, oh, von meinem Direktor. Also der kann nicht mal seine Zahlen hier zusammenkriegen. Was macht er dann in seinem Büro? Kein Wunder, dass der die Geldwäsche geleistet hat. Ja, nochmal. Und dann haben sie gemerkt, ja, weil ich ein Ziel habe. Also wir haben immer ein Ziel, wenn wir diese Dinge sagen. Das eine war, verarsch die mal, das andere war, nagel sie an die Wand, das dritte, mehr Beweise aus hinaus. Ja, und belehre sie mal, wer wir sind. Und es ging dann so weiter. Ich habe das als lustig gehalten, extra, um sie wirklich zu verarschen. Da musste ich meinen Finger auf diesen Glasplatte da legen und dann sage ich, ja, ein bisschen mehr drücken, ein bisschen weniger. Dann sage ich, wie fester drücken, das ist ordentlich. Dann sage ich, nee, da wird das Glas brechen. Dann habe ich gesagt, sagen Sie mal, wer kauft denn so eine idiotische Maschine? Dass man ein bisschen da Finger abdrückt, man kann die nicht nehmen, will man nehmen, bricht man das Glas. Das ist doch dumm, habe ich gesagt. Und die haben halt gemerkt, dass ich überhaupt keine Angst hatte. Weil ich war so mittendrin schon im Verarschen, ja, dass ich hätte gar keine Angst mehr haben können, selbst wenn ich sie normal hätte. Aber das war da. Und das hat sie sehr unsicher gemacht. Und dann musste ich auch noch in diesem, wie sagen wir, Fotobuch da gehen. Ja? Da waren 5 Zahlen, da musste ich irgendwie den Kopf immer hindrehen und etwas anschauen und gleichzeitig die Zahlen. Und dann habe ich gesagt, sag ich mal, wie soll ich denn das machen? Wir haben das hier aufgehängt, da muss ich ja schielen. Und da konnten die auch nicht mehr ernst sein dann. Weil sie haben gemerkt, die kriegen aus mir so nichts raus. Und dann habe ich also mal zwischendurch gefragt, der Assistent von ihr, also der sie beschützen musste, dann hinten sitzen, ich daneben sitzen, dann frage ich ihn so ganz gleich, was denken Sie denn von mir? Jetzt sagen Sie die Wahrheit, ich werde es nicht geben, Sie. Dann sagt er, sehr intelligent, aber verstrahlt. Dann habe ich gesagt, Dankeschön. Dann hat er etwas komisch geschaut, also er hat ein bisschen, also ich glaube, da bin ich nicht so in der Art, bin ein bisschen zu weit gekommen. Ich habe ihn gefragt, ich wollte ja wissen, dass sie mir die Wahrheit sagen. Und dann kam er zum Gespräch über die Gesetze. Ich wollte ja wissen, ich bin ja da, weil ich ein Reichsbürger bin. Er hat ja auch dann irgendwo suchen müssen. Es war sein Auftrag, was er so alles finden konnte. Aber der Amerikaner konnte nichts finden. Also konnte seinen Auftrag nicht richtig erfüllen. Und der hat dann schon gemerkt. Wenn Sie alles haben, wenn Sie was finden, was wert ist, dann gehen wir halbe, ne? So. Und dann kam ich auf die Steuer. Ne? Ich wusste ja Reichsbürger und dann wollte etwas. Und dann habe ich ihn darauf hingewiesen, nachdem er also das mit dem Steuerzahlen, dass wir keine Steuer zahlen wollen, dann habe ich darauf hingewiesen, dass er mal Paragraphen, wie vorhin erwähnt, Abgabenordnung 415 anschauen, wie also Lüge mit Wahrheit erklären will, oder Wahrheit mit Lüge erklären will. Und da hat er angefangen nachzudenken. Er wollte aber nicht viel sprechen, weil er wusste, ich ziehe ihn ja da hinein. Aber ich habe immer wieder mal so ein bisschen geschafft. Und ich kriege ich doch. Und dann saßen wir da drin und dann erzählte er, ja, wenn man mal richtig durchgegangen ist, warum sie mich eigentlich wissen wollen, wo sie mich finden. Er sagte, ja, dieses Objekt, wo sie sind, ist doch versteigert worden. Ich sage, jo, es gibt doch auch Nachsendeauftrag, oder wissen Sie das nicht? Ja? Und Sie haben sowieso meine Adresse. Ja, aber Sie sollten ja doch dort nicht mehr sein. Und ich sage, wer sagt das? Nur weil das versteigert worden ist, heißt das noch lange nicht, dass man raus sein muss. Und dann kam noch irgendwie was, ja, mit der Stadt, dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Was Sie da gehört haben, ist nur eine Halbwahrheit. Und zweitens, der Diebstahl, den der Bürgermeister von Ferl leisten wollte, hat nicht funktioniert. Und dann habe ich das auch schön deponiert. Und da fing was an, dann zu klicken. Weil ich wollte unbedingt, du kriegst von mir erstens nicht das, was du willst, und zweitens gebe ich dir jetzt, was du kriegen musst. Das war meine Mission dann. Und dann habe ich mich ja dahin gewagt, dass ich es gewagt habe, das gesamte Polizeipräsidium Bielefelds zu verreichsbürgern. Ich habe gesagt, was, ich bin der Einzige hier, der kein Reichsbürger ist in dem Gebäude, alle ihr seid, weil ihr habt die Freiheitliche Demokratische Grundordnung mit unterzeichnet. Und da war erstmal wieder Ruhe. Und dann kam also dieses Verhör und ich weiß die Fragen nicht mehr, aber ich weiß auch, dass die Fragen nicht das waren, was die Antwort hätte sein sollen. Ich lasse mir von euch nicht hier irgendwelche Antworten in den Mund legen. Und bei der ersten Frage hieß es, dass ich ja den Finanzamtschef genötigt hätte. Weil ich also bei ihm im Büro war und das und jedes Mal habe ich gesagt, darf ich, ich bin Richter, ich bin Richter, damit darf ich das. Er hatte schließlich eine Straftat. Und dann fragte er mich, können Sie das verifizieren, beweisen, dass Sie Richter sind? Ich sage, ja, wie viel Bestätigung brauchen Sie? 120, reicht das? Und dann guckt er mich an und sagt, ich glaube, das sollte reichen. Da hat er bereits kapiert, ich darf. Nein, nein, jetzt teste ich ihn mal, ja, ob er eben schon begriffen hat, was los ist. Nein, ich sage, ich muss mal was fragen. Nachdem ich Richter bin, werde ich irgendwann Haftbefehle auch hier in Bielefeld ausstellen. So, wenn ich soweit bin, dass ich Haftbefehl in Bielefeld ausstelle und ich gebe den Ihnen, fordern Sie den ein? Er hat nicht lange nachgedacht. Und dann sage ich mir, ja, das wird er tun. Er hat gesagt, ja, er wird es tun. Er hat also begriffen jetzt von dem Reichsbürger, der hat also eine, im Überschallflug eine Reise gemacht von Reichsbürger zu Richter und alles in Ordnung, was wir machen, wo ich vorher noch Staatsfeind war, weil er ist ja Staatssicherheit. Die Mission hat funktioniert. Warum? Ich wollte das Village stärken, die wir alle haben. Und dann kam noch die zwei Fragen, wo ich zum Abschluss bringen könnte, kam die Nötigung nochmal auf und habe gesagt, ich widerspreche der Behauptung des Christian Schwarzer und fordere den Christian Schwarzer auf, seine Behauptung zu verifizieren. Ja? So, jetzt hat der Staatsanwalt ein großes Problem, der danach trachtet über den Richterbundsvorstand, den ich ja wegen Hehlerei in der gleichen Angelegenheit haben möchte. Und auch Missbrauch von Minderjährigen, weil Maschinenpistolen gegen die benutzt worden sind und so weiter und so fort. Und die Stadt Bielefeld ziemlich dumm aussah. Jetzt war aber das Problem, dass die Polizei und die Staatssicherheit auch noch dumm aussahen, wenn sie weitergemacht hätten. Sie haben aber noch eine Frage gestellt. Und da habe ich gedacht, jetzt kann ich auf diese Frage wirklich oben drauf schlagen und noch ins Protokoll reinbringen. Aufgrund der Tatsachen, der vorliegenden Tatsachen und der Tatsache, dass Christian Schwarzer versäumt hat, in nasser blauer Tinte zu verifizieren, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verifizieren, ist Christian Schwarzer Reichsbürger. Und das hat er getippt und dann kam das Wort Reichsbürger, das heißt, die Chefin hat es getippt, hat selber alles schreiben müssen, war ja gut so. Und in dem Moment, ich habe es nirgends in der Seite gesehen, im Moment, wenn das Wort Reichsbürger da oben hineingekommen ist, wieder gegangen ist, dann habe ich gesagt, und das war das letzte Wort, Punkt, und dann ist er aufgestanden, jetzt gehen wir. Und die haben wieder zurückgefahren. Und auf dem Weg raus habe ich dann gesagt, wissen Sie was, ich muss Ihnen Vorwürfe machen. Ich sage, was? Sie behindern mich in meiner Arbeit. Und er sagt, was, welche Arbeit denn? Ich habe gesagt, Pädophile hier jagen. Dann schaut mich Ihr Kollege an, dann sagt er zu mir, na, da werden Sie in Bielefeld aber sehr viel Arbeit haben. Die wissen, dass alle Richter da drin sind. Das wissen wir auch aus unseren Informanten aus dem Rotlichtbezirk. Weil wir haben von dort Informanten auch über das Gefängnis. Es ist gut, wenn man diese, wenn man die Kontakte hat, kriegt man ja alles raus. Also das wissen nicht nur wir, ja, wir haben es über diese Informanten, aber jetzt hat er uns das selber gesagt. Und er weiß das. Er hat ja mit ihnen jeden Tag zu tun. Und dann schaltet sich ihre, seine Chefin ein und sagt, ja, und wie machen sie das? Pädophile haben, ja, ganz einfach. Er sagt, wissen Sie was, wenn Sie selbst missbraucht worden sind, dann haben Sie das hier. Und er sagte, nur aufgrund dessen wollen Sie das festlegen? Und er sagt, nö, da ist schon noch mehr dahinter. Und er sagte, wie machen Sie das? Er hat gesagt, weil ich professionell bin. Und das hat richtig gesessen. Ich habe ihr gesagt, sie ist ja vorher, sie ist Amateur. Ich war schon gemein, muss ich zugeben. Aber das müssen wir jetzt ausnutzen. Ich darf jetzt nicht weich werden, sonst kriege ich meine Mission nicht durch. Die müssen begreifen. So, und dann sehen wir deine Frau. Und dann habe ich denen gesagt, sagen Sie mal, warum lassen Sie mich eigentlich da rechts sitzen und nicht noch einen links in der Mitte? Ja, es geht ja nicht um Sie. Also, was geht es denn? Es geht um meine Kollegin. Ja, also wenn Sie jetzt meine Kollegin angreifen wollten, dann bin ich da, um Sie zu beschützen. Und wir können auch erst Sie angreifen, dann Ihre Kollegin. Da musste auch nicht mehr weiter. Aber er hat schon begriffen, wo ich hin wollte. Und auf einmal fängt die Kollegin an. Er sagt sie, erklären Sie mir das nochmal mit dem Naturgerecht. Und dann haben wir da ein bisschen gesprochen. Er sagt, ja, und was ist mit den Staatskriegen? Gibt es doch nicht mehr. Wäre doch schön, wenn es noch welche gibt, aber es gibt keine mehr. Und deshalb, was die machen, ist alles Betrug. Und das haben sie kapiert dann. Und ich wollte ja auch, dass sie es kapieren, weil ich wäre aus dem Auto nicht ausgestiegen, bis sie es kapiert hätten. Sie hätten rauszerren müssen. Aber sie haben mich zurückgefahren, das war ja schon gut. Und dann war mein Chauffeur auch weg, weil der auch wusste nicht, wo bin ich. Ich bin einfach verschwunden. Ja. Der hat gedacht, ja, ich bin jetzt eingebuchtet und weg. Gut. Nein, ja, der ist jetzt weg. Dann haben sie noch schön erklärt, wo ich jetzt da echt zum Bahnhof komme. Dann sind sie noch ausgestiegen und haben mir die Hände geschüttelt. Und die wissen auch ganz genau, was ich weiß, was die verkehrt gemacht haben. Und das Resultat war dann 4 Wochen später, habe ich die Information bekommen, von ihr als Brief bekommen, bitte halten Sie sich im Moment etwas zurück. Und dann ist die Strafe. Warum hältst du dich dann zurück? In welchem Moment? Ist das dann aus, weil wir also lieblich sein wollen, aus der biblischen Anspruch heraus, auch verzeihen und vergeben wollen, oder nicht warum das würde ja ein bisschen Furore machen, wenn man so eine Person, ich weiß nicht, ob es in die Presse kommt, aber es steht ja irgendwie... In die Presse kriegen wir es nicht, aber mehrere Ziele sind erreicht worden. Ich habe nicht drüber nachgedacht, außer dass ich meine Termine verschieben musste, was mir gestunken hat, weil ich ja sowieso immer hinterher renne und dann kommt noch was dazwischen, dann renne ich immer noch weiter hinterher, also da ist eigentlich da wieder eine Nacht länger fahren, oder eine halbe Nacht länger fahren, das stinkt mir halt. Ja? Also drum weiter nicht so erbaut drüber. Aber es waren andere Dinge da. Erstens mal wollte ich wissen, was da abgeht. Ja? Wenn ich mal von der Staatssicherheit gepackt werde. Ich habe mir das erheblich schwerer vorgestellt, aber die haben es mir eigentlich sehr einfach gemacht. Aber es waren nicht die, die mich geholt haben, sondern die Idioten oben drüber. Ja? Wie der Finanzamtschef, der liebe Herr Jens Gnieser, der ja so toll Bücher schreiben kann über Dinge, die er gar nicht versteht, und dann auch die Stadt Bielefeld und Bürgermeister und so weiter. Ja. Ich wollte auch mal die Hintergründe sehen. So, also, das hat alles gut gepasst. Nur den Termin hätten sie mir anders legen können, ja, mich zu warten. Also ich habe herausgefunden, was die Verbindungen sind. Ich habe bestätigt bekommen, was die Verbindungen sind. Wer alles jetzt drin hängt. Und das war gut. Ich habe die belehren können. Ich habe festgestellt, wie sie arbeiten wollen gegen uns, zumindest in dem Bereich. Ich habe dann auch mal sehen können, was die wirklich wissen und was sie nicht wissen. Und dass sie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen engagiert worden sind. Ich möchte Ihnen gar nicht vorwerfen, dass Sie vorsätzlich schlecht gehandelt haben. Wenn deren Vorgabe stimmen würde, ja, und Sie waren ja im falschen Verständnis, dann hätten sie auch das Recht gehabt, das zu tun, was sie tun haben. Sie haben aber verstanden, dass ich weiß, wenn ich jetzt wirklich hart reingehe, und das sind die einzigen zwei, die in allen Dingen, die ich zu tun habe, keine Affidavit bekommen haben. Das wissen die auch. Die kennen das, die wissen ja nicht, was das Affidavit ist. Und darum waren sie auch sehr kooperativ. Ich habe ihnen die Chance geben mögen, also die waren ja nicht so schlecht. Und sie hätten mich ja auch rausschmeißen können irgendwo und sagen, machen sie was davonkommen. Haben sie nicht gemacht. Sie haben ja irgendwann da hingebracht, das sind Herrgott. Also das muss ich ihnen zugute halten. Ich muss ihnen auch zugute halten, dass sie eine vernünftige Kommunikation aufrechterhalten haben. Ja, und dass sie von ihrem ursprünglichen Plan noch abgelassen haben, weil sie gesehen haben, das wäre nicht das Richtige. Was der Grund war, ob sie über die eigenen Konsequenzen nachgedacht haben oder nicht, weiß ich nicht. Sie haben eine Chance verdient und die haben sie genutzt. Zweimal kriegen sie die nicht. Die werden auch auf mich nicht mehr kommen. Die sicherlich nicht, denn die werden sagen, nee, den kann ich gar nicht nehmen, weil ich weiß, dass da nichts zu holen ist und ich weiß, dass es heiß werden könnte. Ja, also. Und dann haben wir eine Aufklärung gemacht. Also ich habe eine Aufklärung dort machen können. Die Situation war gut. Die haben mir alles gegeben, dazu, dass ich das gut machen kann. Und letztendlich, ich habe nicht grundsätzlich was gegen Polizei, aber ich habe gegen Clowns wie in München was, die glauben, sie könnten was, wenn sie nicht mal einen Verstand haben, zu lesen, was in ihren eigenen Gesetzesbüchern steht. Also wir haben, ich habe ja gewonnen, das weiß ich, sonst hätte ich mir diese Warnung nicht geschickt. Und die will ja auch, die hat ganz klar kapiert, wo ich will. Die hat eine Familie, ja, die hat Kinder. Und deshalb versteht sie, dass sie mich eigentlich beim Pädophilenjagen nicht behindern wollen. Das würde helfen. Ja. Das würde helfen. Und irgendwann wird die auch weiter uns zugutekommen. Das sind also die Dinge, die man dann mit einschließen muss. Und da sie so positiv reagiert hat, habe ich auch nicht dran gedacht, überhaupt Schritte gegen sie zu unternehmen. Okay. Sie hat was falsch gemacht, das weiß sie auch. Ja. Ja. Aber sie hat ja mir in dem Brief gesagt, eine Botschaft gegeben. Die Chefin. Das war die Chefin. Ja. Und der andere, der war gar nicht schlecht, dem habe ich zwischendurch auch noch gefragt, irgendwann treffen wir uns mal auf der Straße, dann gehen wir auf ein Bier trinken und dann erkläre ich Ihnen mal alles. War denn ihr schon Landesebene? War das Landesebene, sodass also auch das Landesinnenministerium weiß, das weiß ich nicht. Die können jetzt also demnächst dann nicht mehr machen, was sie wollen. Denn das meiste wird ja für die Bediensteten in den Behörden vom Innenministerium weitergereicht. Genau. Und das auf politische Meinung. Das kann ich nicht sagen. Muss ja irgendwann mal durchkommen, dass sie nicht mehr machen können. Was ich ja, ich kann das noch nicht sagen, weil sich nicht diejenigen, sondern die Stadt Verl, das Gericht verweigert nach wie vor die Akteneinsicht. Und in Bielefeld müssen wir sehr aufpassen. Erstmal, weil sie bereits zweimal mit dem Schlägereinsatzkommando gekommen sind. Ja. Und es geht auch um Minderjährige, die darunter leiden. Ja. Das hat auch einen sehr, sehr schlechten psychologischen Effekt gehabt, wegen der Traumata dieser Minderjährigen. Und ich möchte da in der Form jetzt mal nichts provozieren. Ja. Die werden irgendwann im nächsten halben Jahr das Land verlassen als Familie und dann kommen die dran, also die Schuldigen da. Aber wenn das Amtsgericht, sagt das Amtsgericht Verl, jetzt wieder auch die Akteneinsicht verweigert, dann geht man davon auch wieder aus, vermutlich eine Versteuerung. Natürlich. Weil du hast ja laut Akteneinsichtsgesetz, hast du das Recht auf Akteneinsicht. Wir wissen dir das ja, wenn du mit vorhast. Sie tun es nicht. Und ich sage dir, warum sie es nicht tun. Weil die halbe Stadt Bielefeld in Bau kommt, die halbe Stadtverwaltung oder Ortsverwaltung von Verl, der Richterbundsvorstand Jens Nieser, ja, der ja immer wieder so schöne Fernsehauftritte hat, wo er so seine Lügen breittritt, mit seinen Richtern in Bielefeld, das halbe ganze Gericht Bielefeld wird in die Knie gehen, und die Stadt, das werden jetzt alles, da sind dann auch Polizisten da, das würde dann weitergehen, die den Kameraeinsatz gemacht haben. Aber das würde mal so ein bisschen einen Knall geben. Es wird einen Knall geben. Ja. Aber wir haben im Moment andere Gesichtspunkte, die wichtiger sind, zu lösen, weil diese Situation ist jetzt da, wo sie auf Eis sind. Ja? Der Jens Mieser hat Schiss vor uns. Ja? Der hat noch so das große Maul gehabt. Ja? Er hat Schiss vor uns und wir wissen das, weil wir auch im Bielefelder Gericht Informanten haben, die uns gewisse Details mitgeben, dass sie mit uns nichts zu tun haben wollen und dass sie deshalb versuchen, die Einsicht auch zu verzögern, solange es geht, weil die wissen, dass sie mehr als reif sind für das, was sie getan haben. Und das ist eben für mich keine Priorität. Die Priorität ist, dass es auf Eis, das rennt uns nicht weg. Ich möchte, dass die Familie erstmal rauskommt, weil da noch sehr viel mehr dran hängt. Und in der Zwischenzeit gibt es noch andere Fälle zu lösen, auch in Berlin. So, wir hatten ja noch einen Ausgangspunkt. Ich gehe mit der Angst normalerweise ins Gericht. Die Angst, ich will mal nur rekapitulieren, was für drei Schritte oder mehrere Schritte wir hier besprochen haben. Dann hieß es erstmal, wir gucken uns die Ladung an, wir gucken uns genau die Paragraphen an, die sie uns aufnehmen. Du hast mir doch glatt zugehört. Ich bin ganz begeistert. Ja. Ja. Machen wir weiter. Ja, genau. Wenn wir Anhaltspunkte finden, eins dieser 79 Paragraphen oder die Abgabenordnung, die greifen wir an, nehmen unsere Dokumente mit, Affidavit bereiten wir vor, Familienbibel nehmen wir mit, andere Dokumente kommen ja noch, die haben wir schon, reden wir noch. Und dann nehme ich dieses Definieren und Verifizieren mit. Und da habe ich nochmal eine Frage zu. Wir kriegen das ja heute mit oder können uns das auch selber basteln. Wie du willst. An jedem Moment, wo ich einen Zweifel habe, dass wir einander vorbeireden, weil wir vielleicht von unterschiedlichen Definitionen ausgehen, ziehe ich das Ding raus und sage, ich meine das so, sie meinen das anders, wonach richten wir uns nach meiner? Oder wie kann ich darauf kommen, dass ich sage, wir folgen meiner Definition? Also wie kann ich das so verkaufen? Okay. Weil er sagt ja, sie reden das, ich sage, wir kommen nicht weiter. Ne? Richtig. Und das ist gar nicht schlecht, wenn er nicht weiterkommt. Das ist eigentlich, was du willst. Du willst sie zum Stillstand bringen, damit sie ihre Mission nicht durchziehen können. Das war auch, das war jetzt zwar nicht im Gericht, aber das war ja das, wo sie eigentlich das zum Gericht führen wollten. Ich habe eine Mission gehabt. Und du hast auch eine Mission. Wenn du ins Gericht hineingehst, du weißt jetzt, du wirst angelogen. Fiktion ist immer die Lüge, nie die Wahrheit. Also alleine schon aus diesem Grund wirst du angelogen. In allen formalen juristischen Gerichten. Doch, so gehst du hinein. So, meine Mission ist jetzt, sie einzukochen. Ja, als Lüge. Das muss immer im Hinterkopf bleiben. Ja. Das ist dein strategisches Ziel. Ja. Wie du dahin kommst, das musst du natürlich in deiner Vorbereitung noch erarbeiten, weil du mit deinen Beweismitteln und alles, was dir im Weg kommt, ist alles mit einbezogen. So. Und du fängst sie jetzt an zu zerlegen über die Definition. Du gibst ihnen nicht die Möglichkeit, ihre Definition dir aufzudrücken. Und du kannst sie dann in die Verwirrung bringen, indem du deine Definition klar machst, sie ihre Definition erläutern lässt und du dann über deine Definition sprichst und dann hereinbringst immer wieder nicht ihrer Definition gemäß. Okay? Und das stört. Ja? Wenn ich dir jetzt also etwas vorrede die ganze Zeit, wo deine Definition etwas anders ist, du fällst immer wieder in das zurück. So. Und ich störe dich dann immer wieder. Meine Definition, dass du wieder zurückgerissen bist. Ja. Da wirst du unsettled. Du wirst nicht mehr. Du wirst Konzept gebracht. Du wirst, ja. Also du wirst nicht mehr auf festem Grund dann stehen bleiben. Ja. Behalte die Frage. So, das ist einmal das Erste, was du machen kannst. Und dann untermauerst du alles, was du machst, immer mit Fragen. Oder du bringst immer alles Fragen heraus. Genau genommen, ja, so als Anfänger solltest du allerdings danach trachten, im Gericht überhaupt nichts von Aussagekraft zu sagen, weil du deine Hausaufgaben gemacht hast. Und weil du deine Hausaufgaben gemacht hast, hast du auch ein ordentliches Affidavit gemacht. Dieses Affidavit ist auch deine Beweisführung. Und wenn sie jetzt darauf hingehen, dass sie dich vom Affidavit wegbringen wollen, indem sie Fragen stellen, die du beantworten solltest, dann konterst du in der Gegenfrage. Das ist dein Weg. Aber ich antworte nicht, sondern konter mit der Gegenfrage, oder gebe ich erst eine ausweichende Antwort und dann die Gegenfrage? Nicht ausweichende, auch eine ausweichende Antwort. Zu dem Zweck, was du gerade ansprichst, haben wir das hier gemacht. Aber bevor ich auf das komme, möchte ich nochmal darauf hinkommen, weil ich von dem zu dem da komme. Der Zweck dieses Pipspapier ist, immer wieder zu erinnern. Und damit ihr euch erinnert an diese Dinge, ist es gar nicht so schlecht, wenn man sich das ausdruckt. So, also das männliche Geschlecht, dann sagt, mir ist die Tinte ausgegangen. Ja? Dann geh und kauf dir eine neue Kartusche. So, das weibliche Geschlecht sagt, na, wenn ich mir das so aufhöre, ich schaue das aus, dann geht zur Ikea und kauf den Rahmen. Also Entschuldigung, noch bitte. Also, wenn ihr irgendwelche Entschuldigungen habt, dass ihr das nicht aufhängen könnt oder was, dann bleibt doch am besten gleich zu Hause, auch vom Gericht, und lasst euch gleich abfertigen. Also da ist ein Sinn dahinter. Ich weiß das selber, ich schaue das auch immer wieder an. Ich mache das den ganzen Tag, ich schaue das trotzdem an. Und auch morgen schaue ich es mir nicht wieder an. Und ich schaue mir das auch immer wieder an. Ich suche auch keine Ausrede. Aber ich brauche keinen Rahmen dafür, ich nehme das auch so, dass ich es anschauen kann. So, hier steht das, aber da steht es auch, nochmal klein, ja? Auf diesem Papier. So, Verbindung zwischen diesen beiden Papieren. So, ihr seid jetzt im Gerichtssaal und dieses Stück Papier, ja, das legt ihr auf euer Bündel oben drauf. Nicht im Richter geben, weil das wollen wir, das soll ihr selber rausfinden. Und da stehen ein paar Dinge drauf. Wie gesagt, oben. Definieren, verifizieren und Fragezeichen. So. Es ist da auch noch so geschrieben, also groß genug, wir hätten noch viel mehr draufschreiben können, aber wer also die Lupe nehmen muss, um zu lesen, und vor allem, wenn man nervös ist und ein bisschen so stillhalten kann, der kann die kleine Schrift nicht lesen, also die große Schrift ist dann ausreichend. Und was da draufsteht, reicht sowieso, weil wenn wir das alles durchbringen, dann haben wir Richter fertig. So. Jetzt bist du nervös, und das ist ja immer so, Feuertaufe kommt und man hat alles gelernt, das ist wie bei diesen Examensprüfungen oder was man sonst für Prüfungen in der Schule und so gemacht hat, da kommt man zu prüfen, man weiß alles und auf einmal, du kriegst also das Stück Papier hingelegt, das ist ausgemacht, verplant, nichts mehr da, was jetzt? Ja, dann brauchen wir Hilfe. Und das haben wir das Papier gemacht. So, jetzt sind wir ja alle in irgendeiner Weise auch visuelle Menschen. Ne? Wir erinnern uns, wenn ihr mein Gesicht, manche haben gesagt, ich habe die schon mal auf YouTube gesehen. Ja, warum? Haben können sie sagen? Weil sie sich an mein Gesicht erinnern können. Ne? Und wenn sie vor, also eine halbe Stunde bevor sie mich getroffen hätten, gefragt worden wäre, ja, was hat denn der da alles so gequatscht? Und, ja, weiß ich nicht. Aber wenn ihr mein Gesicht gesehen habt, dann, da hast du das und das und das gesagt. Ne? Das kommt also zurück, was vielleicht weg ist. In der Situation ist natürlich kein Stress. Also zumindest hoffe ich nicht, dass es Stress war, für euch mich zu treffen. Aber im Gerichtssaal ist es Stress. Also wenn dann blank ist, dann haben wir einen Vorteil, wenn wir es zu Hause haben. Weil das zu Hause, das schauen wir dauernd an, da haben wir mitgearbeitet, das hat uns Gedanken gegeben. Ja, und wenn also alles weg ist und wir sehen genau das gleiche in klein wieder, dann kommt meistens sofort was zurück. Also deshalb ist es wert, in einen Rahmen zu investieren oder in den Toner oder die Kartusche zu investieren, ne? Um das wirklich auszudrücken. So, und dann siehst du das auch vor dir, also die Erinnerung kommt zurück. und die Vorbereitung kommt zurück. Dann weiß der auch wieder, ah, das steht da und das steht da und das steht da, weil du ja dran gearbeitet hast. So, jetzt sind aber dann noch ein paar andere Dinge aus dem Stück Papier, was auf dem anderen Papier ist. Die Richter haben also die Art und Weise, Fragen zu stellen. Und sie wollen also immer dich, wissen wir ja jetzt, und das ist eine der Grundlagen, wie wir ins Gericht reingehen. Der will mich von meinem Rasen bringen, aber ich will auf meinem Rasen bleiben. Also das geht nicht, das ist dann. Und er will dann Fragen stellen, die sich auf den Inhalt des Affidavits beziehen. Ja, im Affidavit haben wir doch schon geklärt, was drinsteht. Ja, mancher Richter ist so doof, dass sie nicht kapieren, also das müssen wir uns denken. Aber sagen können wir es anders, wenn du die Frage stellst. Dann machst du, und es steht also hier, immer auf Affidavit und Bündel verweisen. Ja? Das siehst du jetzt, also bitte geh nicht von diesem Satz weg. Du bleibst bei deinem Affidavit-Bündel. Und wenn der Dritte Weltkrieg oder die Fortsetzung des Ersten Weltkrieges jetzt kommt, dann bleibst du trotzdem da. Das ist die ganz, drum steht es ganz oben. Ja? Du gehst davon nicht weg. Und du bleibst fixiert auf dein Papier. Und dann wirst du dein Affidavit aufschlagen, steht, hier steht es. Das heißt also, wo steht es? Ich weiß, ich habe mich ja vorbereitet, ich sage, auch hier steht es. Haben Sie es nicht gelesen? Das soll ja schweigen. Ja, viele Richter lesen ja nicht. Also, ja, das ist ja, du, in Bozen, die Richterin hat zugegeben, dass das Affidavit, das eingereicht worden ist, nicht mal gelesen hat. Das hat sogar ein Protokoll geschrieben. So machen wir die Fehler dann. Ja. Haben Sie es nicht gelesen? Ja. So. Das Affidavit zählt als Beweismittel, als eine natürlich. Ja. Kommen wir später noch drauf. So. Was passiert in dem Moment, in dem du eine solche Frage stellst? Der Richter hat ein Problem. Er muss jetzt sagen ja oder nein und muss irgendwie sich aus der Affäre ziehen. Es gibt aber auch Richter, die sind ein bisschen intelligenter, die machen einen zweiten Versuch. Der mag dann fragen, etwas in der Art und Weise, können Sie es mit eigenen Worten formulieren? Ja, steht hier, haben wir ihn geschickt. Also, schlägst du auf, Autograf, ja, schaust hin, zeigst den Autograf. Hier steht mein Autograf darunter, somit sind es meine eigenen Worte, verstehen Sie das nicht? Er kommt wieder nicht weiter. Wir haben dann noch einen dritten Teil, nicht ganz ein Drittel, ein bisschen mehr als ein Drittel, also zwei Linien getrennt, und da steht etwas, das sollten sich alle sehr zu Herzen nehmen. Viele von uns, die können Antworten geben, obwohl die Fragen gar nicht gestellt worden sind. Und das dürfen wir nicht machen. Warte, bis die Frage zu Ende gestellt ist, überlege einen Moment, da steht Gegenfragen langsam und überlegt, Doppelpunkt. Ja? Immer schön langsam. Weil wenn ihr relativ schnell antwortet, dann werden die das Tempo erhöhen, weil sie wissen, ja, der will immer schneller sein als ich, also erhöhen wir das Tempo, und je schneller das Tempo, irgendwann geht es munter schneller, als die Gedanken nachziehen können, und dann haben wir irgendwas gesagt, gerade wie der Werner gesagt hat, fällt es. Wenn wir schön langsam bleiben. Und wenn die einen bösartig anschauen, dann schaut man eben zurück und lächelt, ist immer freundlich. Die kommen nicht weiter dann. Und wenn sie euch nicht beeindrucken wollen, wenn sie sagen, sind sie blöd, oder was, dann frage ich mich, wie kommst du zu diesem Schluss? Also, du bist wieder mit der Frage. Das habe ich nicht verstanden. Wie kommen sie zu diesem Schluss? Die werden dann irgendwann schon relativ frech werden. Aber bleiben wir mal bis auf den Punkt, auf dem sie nicht frech werden. Wenn sie frech werden, kann man sagen, wie kommst du zu dem Schluss? Wenn wir uns Zeit kaufen müssen, dann können wir die folgende Frage stellen. Können Sie lauter sprechen? Später. Schräg, klarer sprechen. Also kannst du aussuchen, mal so, kannst du über das gleiche Wort benutzen. Damit muss die Frage wiederholt werden. So, irgendwann kannst du die Frage nicht mehr stellen, wenn du sagst lauter, weil er hat schon das Megafon in der Hand. Dann haben wir natürlich ein Problem. Ja. Also wenn er dann sagt, können Sie jetzt etwas leiser sprechen, dann könnte das als Frechheit gesehen werden. Dann müssen wir nicht übereinstimmen. Aber dafür haben wir die nächste Frage. Können Sie die Frage wiederholen? Und das wird ganz lustig, wenn er das versucht. Und wenn er sie dann zu wiederholen versucht, was in ganz seltenen Fällen ja passiert, ja, dann könnt ihr sagen, ja, aber vorher haben sie die anders gestellt. Also was meinen Sie jetzt? Die eine oder die andere Frage? Ja, natürlich sind wir da gemeint, weil sie sind ja auch. So, das können wir natürlich auch nicht dauernd machen, da können wir einmal reinreiten. Und in sehr vielen Fällen passiert es auch, dann, dass er aufhört. Eine weitere Frage, die da steht, Sie haben das Wort Name 3x10 geschrieben, so und so gebaut. Also immerhin, welches Wort können wir jetzt benutzen, das nicht ganz so klar ist, wo wir ihn in Erklärungsnotstand bringen. Und das heißt, Sie haben das Wort so und so gebraucht, können Sie es definieren. In dem Moment, in dem wir dort sind, muss er definieren. Soll er das verweigern, kannst du sagen, Entschuldigung, ich habe gefragt, können Sie dieses Wort definieren? Sie haben es benutzt und es zur Schlichtung notwendig, also können Sie es definieren, du kannst beharren drauf. Sie kommen dann aus Ihrem Gedankengang, ja? Sie haben absoluten Stopp. Und wir haben dann auch noch, auch im Gerichtssaal, und die Frage hat immer funktioniert bis heute, oder diese Aussage. Ich widerspreche dieser Behauptung, können Sie Ihre Behauptung verifizieren? Dann muss er nämlich weg von der Thematik, muss die Behauptung verifizieren, muss die Beweise bringen und hat, bis er die Beweise gebracht hat, schon lange vergessen, was er gefragt hat. Und wenn ihr diese Dinge nur macht und übt, dann werdet ihr irgendwann sehr schnell Meister des Kreuzverhörs werden. Und oft, bevor wir eine Pause machen, möchte ich das vielleicht noch versuchen, ist jemand da, der sich sehr gut in Kreuzverhör fühlt. Also der nicht mal in die Zange nehmen. Also ich möchte es nicht als Wettbewerb, sondern ich möchte es nur als Anregung, wie das laufen könnte. Ist jemand da, der mich irgendeiner Sache anklagen will? Also ich nehme es auch nicht übel, wenn er das heute macht, weil das ist ja nur ein Rollenspiel. Na come on! Bitte? Los, irgendein Richter vor hier. Ja. Was, haben wir einen? Bestimmt. außer du natürlich. Nee. Ich weiß ja niemanden dafür. Wir machen das jetzt mal richtig. Das komm mal. Wer meldet sich freiwillig? Abgelehnt. Okay. Definieren Sie abgelehnt. Ich erkenne nicht an. Was erkennen Sie? Lauter. Also, nimm ihn ins Kreuzverhör. Das ist jetzt selber schuld. Sie haben früh gelogen und so. Wie kommen Sie zu dem Schluss? Ich habe die Leute gesehen. Sondern lauter wegen der Aufnahme hier. Ja, ja. Das ist mir nicht. Was? Wen hat er? Er hat gesagt, er hat Frau Müller, Sie haben Frau Müller umgebracht. Was? Ich hab's gesehen. Ich auch. Genau. Sie haben das Messer in der Hand gehabt und noch zugestoßen. Welches Messer? Das Messer, das Sie immer noch in der Hand haben, vor allem. Ich sehe kein Messer. Wo ist es? Das haben Sie fallen lassen in deinem Beutel. In der Brust von der Frau Müller. Was haben Sie da gesehen? Das Messer, um die Sie Frau Müller umgebracht haben. Welche Frau Müller? Die Frau Müller, die da unten auf der Kellertreppe liegt. Woher wissen Sie, dass sie da unten auf der Kellertreppe liegt? Weil ich zugesehen habe. Wie Sie sie auf die Kellertreppe gelegt haben? Ich habe Frau Müller gesucht. Tot oder lebendig? Sie war noch lebendig. Und hast du ihnen dann gesagt, ich hätte sie umgebracht? Nein, ich habe Geräusche gehört und sie waren plötzlich mit dem Messer über vom Müller. Wie geht das? Jetzt melden Sie sich, aber ich schließe daraus, dass Sie... Wieso sagen Sie, die wissen das nicht, wenn Sie dabei waren? Sie haben gesagt, haben alles gesehen, oder? Ich habe gesehen, wie Sie auf die Formular eingesprochen haben. Im Moment bin ich gerade dazu. Haben Sie das nicht vorher ein bisschen anders dargestellt? Nein. Können Sie das verifizieren? Nein. Das war eine fiese Frage. Na klar. Nee, dass das ins Absurde geht, ist klar. Ja, wenn wir das so machen. Das ist aber auch nicht das Problem. Das, was ich bei dir mache in jedem Moment, ist, ich gebe dir keine Information. Das ist meine Mission, weil ich habe so kein Formular umgebracht. Nein, schon klar. Also ich habe die Mission, ich will nichts sagen, damit du nichts daraus drehen kannst. Ja? Und deshalb antworte ich immer mit einer Gegenfrage, nur um von der Thematik wegzukommen. Das funktioniert nicht. Funktioniert. Ich wollte die Fragen nicht mehr beantworten. Okay. Hey, wie wäre denn die Situation, wenn du der Kläger wärst? Also nicht der Beklagte, sondern der Kläger. Als Kläger, nachdem ich ja die Wahrheit sagen möchte, werde ich die Anklagen im Affidavit bereits vorbereiten und werde mich nur auf die Anklagepunkte im Affidavit beschränken. Und wenn ich das Affidavit dreimal geschickt habe, was wir in den meisten Fällen ja dann auch schicken, werde ich das Affidavit vorlesen als nochmalige Anklage, so wie es denn steht. Ganz genauso rum. Wenn der Richter nun mit unangenehmen Fragen jetzt kommt, die er gerne beantwortet haben möchte. Hier steht. Wie das genau das Gleiche. Und wenn er fragt, sind Sie denn sicher, was Sie da geschrieben haben? Können Sie es verifizieren? Souveränes Affidavit der Wahrheit. Das ist sowieso schon die Wahrheit. Wollen Sie mir den Meineid unterschieben? Nein. Gut, warum fragen Sie dann? Dann bist du gleich dran. Ja. Und nachdem die Gegenseite es nämlich widersprochen hat, kommt er sowieso nicht durch. Ne? Haben Sie es noch sicherer Fragen? Deshalb wollen wir ja auch schauen, ob wir die 30 Tage hinkriegen, bevor es zur Verhandlung kommt, was in den meisten Fällen sowieso ist. Wenn ich nicht Unrecht urteilen, wo die Leute dann weitergehen und die nächste Instanz, das wird dann über Jahre irgendwie hinausgeschoben, wo man eigentlich eine Gerichtsverhandlung will, aber das ist dazu kommt, weil es immer vertagt und verjährt. Dann muss man den Richter anschreiben und den Staatsanwalt anschreiben, dass er oder sie in der Haftung ist durch die offensichtliche Verschleppung. Ja, dann machst du den Anwalt gegen die und dann müssen sie sich wehren. Ne? Wenn sie dann sagen, es ist keine Verschleppung, warum, dann kannst du sofort einhaken, warum ist dann dieser Fall immer und immer und immer wieder, ja, gerade dieser Fall, Tag verschoben und sonst was. Ja. Gegen wen oder gegenüber wem benutzt man das Affidavit alles? Jedem Täter. Jedem, den man anklagt. Es gibt zwei verschiedene Affidavits. Das eine ist das Angriffsaffidavit, das andere ist das Bereit, also Gegenangriff oder Verteidigungsaffidavit. Also auch schon gegenüber dem Gerichtsvollzieher, der mich anschreibt? Ja, natürlich. Warum nicht? Er ist ein Verbrecher oder sie. Ja, was du einem Gerichtsvollzieher vorlegen kannst, die kommen ja einfach her. Und sagen, ich nehme jetzt weg. So, wo ist die Bestellungsurkunde? Wird nicht vorgezeigt, wird nicht vorgewiesen. Damit schreibst du ins Affidavit, hat versäumt, die gesetzlich zwingend bindende Bestellungsurkunde vorzulegen. Und nachdem er sie nicht vorgelegt hat, und sie aller Wahrscheinlichkeit nicht hat, auf jeden Fall nicht dabei hat, sonst könnte er es ja ganz leicht zeigen, kannst du sagen, ist nicht im Besitz einer Bestellungsurkunde. Die muss er dir vorweisen. Ja? Da gibt es ja Polizisten und so weiter, die wollen dir erklären, sie müssten sich nicht ausweisen. Dann sage ich, Sie sind gewöhnlich, das ist aber komisch. Ne? Haben Sie schon mal was gehört von einer Fernsehserie, die heißt XY-Aktenzeichen ungelöst? Da hört man immer wieder von Ihren Kollegen, dass man einen Ausweis verlangen soll. Oder reden Ihre Kollegen allen Schwachsinn hier? Also der Verschleierung schuldig. Ne? Das kannst du aber ins Affidavit reinschreiben. Dann, wenn der Gerichtsvollzieher die Polizei mitbringt, kann man gleich noch Zwang unter Bewaffnung. Zwang? Nochmal selbst. Ist des Zwanges unter Bewaffnung schuldig? Ist des Zwanges schuldig? Also zwei Anklagen draus machen. Ist des Zwanges zur Bereicherung schuldig? Und ist des Zwanges zur Bereicherung unter Waffengewalt schuldig? Also vier Anklagepunkte. Wenn er Postübergabeurkunden zustellt? Ja, ja. Nimm sie doch erstmal. Ja, ich hab sie immer zurückgeschickt. Falsch. Warum? Geht's ja zu. Mit der Maßgabe, dass ich die Person mit dem Kind hier angeschickt habe. Nee. Es wird uns nicht weiterbringen, du Schlachtfest. Du wirst immer Probleme bringen. Nimm's an. Behandle die Thematik, schlachte sie darüber. Du bist viel besser dran. Und du kriegst Jahre und Jahre und Jahre immer wieder. Und weißt du, was das Schöne auch noch ist, wenn du das schicken? Das ist ein Beweismittel. Du schickst ein Beweismittel zurück. Hast du nichts mehr in der Hand. Du kannst nie sagen, ja, die haben das bei mir abgeliefert. Und sagen, ja, wo haben sie die Beweise gekommen? Du weißt ja nicht mehr, was genau was drinsteht. Doch, ich hab's ja probiert. Dann hast du es angenommen. Geht halt angenommen. An der Stelle ein Tipp. Das machst du ganz bewusst. Ja. Das sind die Dinge, die sie tun, um Schreiben unkenntlich zu machen. Und da können wir also den Vorsatz des Betruges damit beweisen. Also, was macht man dann? Annehmen, kopieren, original ablegen. Nicht abstempeln, nicht beschriften. Alle Kopien können wir machen, mit was ihr wollt. Die Originale werden behalten als Beweismittel gegen die Gegenseite. Wer war zuerst? Für mich war es nur nochmal zur Klarstellung. Also der Gerichtsvollzieher braucht auch diese Bestallungsurkunde. Nein, der braucht eine Bestellungsurkunde. Achso, dann hat es. Ja, Bestallung und Bestellung. Seit 2012 brauchen Gerichtsvollzieher keine Bestallung mehr, aber sie brauchen eine Bestellungsurkunde. Bestellungsurkunde heißt, ich bin beauftragt, diesen Job auszuführen. Das ist eine Bestellungsurkunde. Wenn er diesen Auftrag nicht hat, hat er keine Rechte. Und er braucht auch diese Kontrollwaffe? Nein, es braucht nur Staatsanwalt und Richter, aber nicht der Gerichtsvollzieher. Und wer darf die ausführen? Gleich. Vor 6-8 Wochen habe ich beim Gerichtsvollzieher was bezahlt, so, das war so mal Bußgeldbescheid gewesen. Da wusste ich es natürlich jetzt noch nicht mit der Bestellungsurkunde. Kann ich jetzt heute noch mal zu dem, oder heute aber am Montag, zu dem hingehen und sagen, danke, weil ich hatte noch mal eine Bestellungsurkunde bezahlt. Haben Sie überhaupt eine Bestellungsurkunde? Ich würde nicht hingehen, ich würde das gleich in Affidavit packen, mit der Betrugsabsicht und so weiter, dreimal schicken innerhalb von 30 Tagen, also alles, was der Gerichtsvollzieher gemacht hat, und dann hast du die Möglichkeit, nach 30 Tagen einen Titel zu erwirken. Ja, also ich würde nicht so schreiben, sondern ich würde es wirklich in Form eines Affidavits machen mit der Beweislast, weil der hat die Bestellungsurkunde nicht. Ja. Und hätte er sie gehabt, hätte es ja zeigen müssen. Du weißt auch nicht, ob sie echt war oder sonst was. Er hätte sie zeigen müssen, hat er nicht gemacht, allein dessen Versäumnis, und nachdem er es nicht vorweisen kann, ist es auch nicht existent, aber können wir auslegen. Das hätte man ja das Gegenteil beweisen schafft. Aber. Kann man das mit dir machen, so als Übung? So? Ja, klar kannst du es machen. Übrigens, bei euch sind wir hier auf ehemaligen ostdeutschen Boden oder? Ja, ehemals russische Verwaltung. Okay. Und was ist, nee, ist es nicht. Heute ist es französische Verwaltung. Ja. Eine OWIG kann nur von Franzosen wirklich eingefordert werden. Bei euch kann nicht mal ein Richter agieren. Es können nur die Franzosen. Das heißt, ich müsste den französischen Generalstaatsanwalt anschreiben. Oder du kommst über das Substanzgericht rein. Das war hier noch eine Frage. Bitte nicht dazwischen. Wir machen gleich eine Pause. Könnt ihr da reden, so wie ihr wollt. Kann ich mit dem Obig dann gleich mal sagen, wie das geht? Warte mal, ich will noch davor. Machen wir das Obig nach der Pause. Du hast jetzt gesagt, Bestellungsurkunde, aber letzten Endes muss doch ein Gerichtsvollzieher hoheitlich handeln. Und das kann er doch nicht haben, wenn also mit einer Bestellungsurkunde, wenn die Bestellungsurkunde von einer Firma kommt. Der ist privat in Kasso, mehr nicht. Ja, der ist ja privat. Das heißt, er muss doch eigentlich mir vor allen Dingen auf irgendeine Weise nachweisen, dass er hoheitlich handeln darf. Was? So, und der zweite auch in den weißt du, wann? 2012. Ja. Seit 1956 kann kein Bundestag mehr irgendein Gesetz überhaupt beschließen. Also gar keine Kompetenz mehr haben. Das ist richtig, aber die bestehenden Gesetze können eingefordert werden. Von wem? Jedem. Da braucht man die Polizei nicht dazu. Das ist der große Irrtum. Aha. Ihr lasst es nur zu. Ich kann machen, was man im Englischen einen Citizen's Arrest nennt. Und das geht in jedem Land. Und nachdem das sowieso Besatzungszone ist, von euch, ja, da, ja, und das bei euch üblich ist, kann es jeder machen. Das Citizen's Arrest ist das, die Arrestierung des Bürgers. Also ich kann jeden verhaften. Aber es darf man noch nach SCPO sowieso, wenn ein Verbrechen... Die SCPO ist auch unmöglich. Das darfst du nach allen höherrangigen Gesetzen sowieso. Ja? So, und was ist jetzt Hoheitsrecht? Das Hoheitsrecht, ne? Das Hoheitsrecht ist Seerecht. Vertragsrecht. Seerecht. Admiralty Law. Und diesem Gesetz kannst du Hoheitsrechte bestimmen. Und zwar mit entsprechenden Dokumenten. Zum Beispiel die Lebenderklärung, habt ihr gesehen, ist eine Flagge drauf. Damit garantiert ihr euch Hoheitsrecht. Ihr seid damit der Captain eures eigenen Schiffes. Und in dem Moment, in dem wir in den Gerichtssaal gehen, gehen wir auf das Schiff eines Captains. Und wir lassen zu, dass der Richter der Captain ist und damit hat er gewisse Rechte. Und diese kann er weitergeben an den Gerichtsvollzieher. Die müssen aber korrekt gemacht sein. Sollte der Captain diese Vertragsbestimmungen, die ihm nach den Vertragsvereinbarungen wie auch nach den geltenden Gesetzen gebrochen sind, dann begeht der Captain ein schweres Seerechtsverbrechen. Das darf er nicht. Aber Hoheitsrechte sind da. Eine Firma Bundesrepublik hat Hoheitsrechte. Mehr als wir denken. Nur nicht in der Form, wie das die Menschen darstellen. Also da müssen wir sehr vorsichtig sein. Also könnte der Gerichtsvollzieher durchaus hoheitliche Aufgaben übertragen bekommen? Natürlich. Aber Seefahrzeuge. Entschuldigung? Er darf das doch aber nur in Luft- und Seefahrzeugen. Nee. Du redest jetzt vom OBIC. Ja, ja. Nee, generell. Also hoheitliche Rechte kann er nur dort, wo er gesetzlich ist. Soweit ich weiß, sind das nur See- und Luftfahrzeuge. Nee, ja. Warum ist die Polizei heute blau? Aber der Geltungsbereich und hoheitliche Rechte können Sie nur innerhalb von Luftfahrzeugen. Sobald du zum Beispiel in einem Flugzeug bist, hier auch auf der See. Und wir sind auf der See. Die Straßen sind Seen. Ach, Windwasserstraße. Ich habe aber keine Schwimmflügel mit Wasserstraßen. Du musst dir mal darüber im Klaren werden, wer was beaufsichtigt. Die UPU hat alle Rechte über diese Straße da draußen. Und wenn die heute sagt, da fährt keiner mehr, dann fährt auch keiner mehr. Die haben das Recht dazu. Wer ist die UPU? Weltpostverein. Dem Weltpostverein unterstehen alle Land, alle Luft, alle Seewege, alle Leitungen, es inkludiert Internet, Gas, Wasser, Strom. Und die Armee. Wir sitzen in der Schweiz. Und alle Armeen der Welt unterstehen dem Weltpostverein. Auch in Russland und in China. Da werden die immer Angst kriegen, wenn ich das sage. Bitte? Da werden die aber Angst kriegen, wenn ich das sage. Wer wird angeschrien? Die Russen. Nee, die sind gerade darauf, sich, ja, der Putin entledigt sich systematisch dieser Mächte. Er hat angefangen mit der Bank, mit den anderen vier BRICS-Staaten. Er hat einige Amerikaner rausgeschmissen, die Rothschilds rausgeschmissen. Nothing against Americans. Er hat die lästigen Amerikaner rausgeschmissen, die nicht lästigen lässt er drin. Da würde ich auch tun. Aber es ist mehr Macht Amerikas, also sogenannten US-Regierung in Russland, der Russischen Föderation, als sie glauben sollen. Und Putin entledigt sich jetzt systematisch diese, um den Weltpostverein zu eliminieren in seiner Macht. Wenn er überschreitet also die Befugnisse, genau genommen nach dem Weltpostvertrag, die er hat, er macht mit der russischen Armee, was er will. In Deutschland ist dem nicht so. Aber